info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Dieses Wochenende ist Opernwochenende. Wenn die St. Pete Opera ihre letzte Oper dieser Saison 2022-23 mit vielen jungen, großen Stimmen und viel Spaß Rossinis L'Italiana in Algeri auf die Bühne des Palladiums Theaters zaubert. Bereits im Internet kann man das Bühnenbild aufbauen, beobachten und verfolgen. Und nun war natürlich am Freitag bereits die Premiere. Heute, Sonntag, ist eine Matinee und Dienstag ist die letzte Aufführung am Abend. 2017 war diese Oper auf der Bühne der Sarasota-Oper als Produktion, also Rossini. Die Hauptrolle spielte damals Tara Venditti. Und unser Gespräch auf Deutsch bringe ich Ihnen aus zwei Gründen heute wieder. Unser Interview zu dieser Oper am letzten Sonntag war mit Bühnenregisseur Ben Robinson und gefragt, was er als nächstes vorhat, sagte er, er werde Intendant an der Alaska Opera, also an der Anchorage Opera. Dies brachte mich natürlich auf Tara Venditti. Warum? Weil Tara mir damals bei unserem Gespräch erzählte, dass ihr deutscher Mann, Komponist Hackenberg, eine Oper für ebenfalls Alaska geschrieben hatte. Die wurde in Auftrag gegeben. Und er hat eine Oper geschrieben, die heißt The Egg Musher. Und Tara erzählte mir dies ganz stolz 2017. Ein interessantes und ungewöhnliches Thema, zu dem Sie einen ganz kleinen Teil davon im Internet sehen können, auf YouTube. Und wie ich mir ihr Interview wieder anhörte, sah ich, dass nicht nur diese Opern, also zwischen den beiden Intendanten beziehungsweise auch dieser Idee des Komponierens für die Alaska Oper, dass das die beiden verbindet, nämlich Tara Venditti und Ben Robinson, den Bühnenregisseur in diesem Falle, sondern was sie noch verband ist, dass, wie gesagt, die Tara diese Stimme oder diese Hauptrolle in genau dieser Oper, nämlich das Mädchen in Algerien, also das italienische Mädchen, sang damals und ich sie dazu gerade interviewte. Und Tara kann wunderbar Deutsch, ist auch eine sehr interessante Carmen. Und Carmen gibt es in der kommenden Saison in der Sarasota-Oper wieder. Zwar nicht mit Tara wahrscheinlich, aber eben diese Verbindungen sind kreuz und quer und die Opernfamilie ist recht klein und überschaubar. Und da trifft man immer wieder auf interessante Parallelen. Und hier geht es natürlich in dem Stück, in der auf Vordermann gebrachten Rossini-Oper, nämlich eine Übertragung ins Moderne auf ein Kreuzfahrtschiff, gibt es natürlich da auch wieder Parallelen. Und wir finden uns in St. Petersburg wieder, und zwar Action, Abenteuer, Romantik an Bord des Jewel of Algiers, einem Luxuskreuzfahrtschiff. Mustafa, der Bey of Algeria, von Algeria, ist mit seiner Frau nicht mehr zufrieden, er ist seiner Frau überdrüssig und möchte sie an Lindoro, einem Italiener, der bei ihm angestellt ist, verheiraten. Doch Lindoro hat das gar nicht im Sinn. Dem Bey möchte er gern entkommen und nach Italien zu seiner Verlobten zurück. Unbemerkt von Lindoro ist Isabella aber bereits auf dem Weg, ihn zu retten. Also, Mustafa ist von der italienischen Schönheit verzaubert, doch Isabella ist anders als alle anderen Frauen, denen der Bey begegnet ist, und versucht jetzt ihren Verstand zu nutzen, um ihren Verlobten zu befreien und nach Italien zurückzukehren, um wieder glücklich zu werden, nämlich nicht mit dem Bey, mit dem Mustafa, sondern mit ihrem Geliebten, mit ihrem Verlobten. Und so ist Lindoro eigentlich die Hauptperson hier, dem inzwischen dann wieder die Frau wieder zuläuft, seine eigene nämlich. Gut, und wir wünschen Ihnen viel Freude bei dem Gespräch, das ich mit Tara Venditti führte. Das war vor einigen Jahren, aber wie gesagt, die gleiche Aufführung und ein bisschen eine andere Operngesellschaft zu der Zeit. So, also viel Freude bei unserem Gespräch, Tara Venditti und ich, Susanne Nielsen. Ich darf Sie ganz herzlich im Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Die Mezzosopranistin Tara Venditti wird für ihre Gesangs- und Schauspieltalente hochgelobt. So jedenfalls unter anderem die Frankfurter Rundschau. Wer sie auf der Bühne erlebt hat, der kann nur zustimmen. Tara Venditti sprach mit uns für diese Sendung. Die gebürtige Amerikanerin, Absolventin des prestigereichen Oberlin Conservatories und der Manhattan School of Music, ist energiegeladen, sehr charmant und spricht nicht nur auf der Bühne ein wunderbares Deutsch. Tara Venditti hat Erfahrung im Umgang mit Menschen als erfolgreiche und einfühlsame Lehrerin gesammelt, als Gesangslehrerin der Universitätskonservatorien von Nürnberg-Augsburg lehrte sie für den National Theatre Workshop for the Handicapped, leitet weiterhin weltweit Meisterklassen für Universitäten und Opern und betreibt ein erfolgreiches Privatstudio, wo sie mit internationalen Sängern und Sängerinnen arbeitet. Als eine der herausragendsten Sängerinnen ihrer Generation feiert die Mezzosopranistin Venditti bereits ihr Debüt am Royal Opera House Covent Garden. Vor allem aber ist Tara Venditti eine gefragte Carmen und hat diese Rolle bisher über 70 Mal verkörpert und erhielt für diese Partie an Opernhäusern in London, Mainz, Louisville, Darmstadt und Münster begeisterte Kritiken. In der Saison 2010-11 sang sie am Teatro della Scala die Frasquita in Carmen und später unter Gustavo Dudamel im Caracas mit dem Simón Bolívar Orchester eine konzertante Version. Weils Radiomusiken brachten Venditti nach Wien und Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni an die Oper Tel Aviv. Tara Venditti hat bisher über 45 Hauptrollen auf bedeutenden Bühnen der Welt gesungen, darunter Opera de Lyon, Santa Fe Opera, New York City Opera, Opera Holland Park in London, Opera Theatre de Metz, Staatstheater Darmstadt, Mainz und Nürnberg, Theater Bielefeld, Münster und Freiburg. Venditti war mit dem Staatstheater Nürnberg auf dem Musikfestival in Peking bei der chinesischen Erstaufführung vom Ring der Nibelungen. Zu ihren Rollen gehören die Mère Marie in Dialogue de Carmelite, Suzuki in Madama Butterfly, Hänsel in Hänsel und Gretel, Lola in Cavalleria Rusticana, Rosina in Barbier von Sevilla, Maddalena in Rigoletto sowie die Titelrolle in Die Großherzogin von Gerolstein. Wer Mezzosopranistin und Wahldarmstädterin Tara Venditti auf der Bühne sieht, der bleibt noch lange in ihrem Bann. Venditti's wunderbare, gefühlvolle Stimme und ihr Talent in ihrer, in diesem Fall mit Komik erfüllten Rolle der Isabella, wie ich sie gesehen habe in Rossinis L'Italiana de Algeri, bereicherte diese Produktion der Sarasota Oper im Frühjahr 2017 ungemein. Ohne stillzustehen, ist sie mit Leib und Stimme gleich engagiert. Ihre Erfahrung in China, so Tara Venditti in unserem Gespräch, sei eines der interessantesten und außergewöhnlichsten Engagements in ihrer bisherigen Karriere gewesen. Eine ganze Opernproduktion von Wagners Ring der Nibelungen sei von ihrem Standort Nürnberg, wo Venditti ihr erstes deutsches Engagement hatte, komplett mit Darstellern, mit Bühnenbild, mit Kostümen und mit allen fließenden Gold- und Glittergewändern, wie sie sich erinnern kann, sagt Venditti, einfach in die chinesische Hauptstadt in ein wunderschönes Stadion transportiert worden, das 2005 für die Olympiade aus schönsten hellen Hölzern gebaut worden war. Dort war es dann, wie es auch in Deutschland zuvor war, und dort wurde es aufgeführt. Das Klima der Stadtluft für eine extra Stimmpause gesorgt hat, hat sie auch akzeptiert, Teil der Erfahrung in dieser neuen Oper im westlichen Stil eben auch nun in China unter den Gegebenheiten. Wollen wir uns anhören, was wir miteinander gesprochen haben in der Sarasota Oper während der Wintersaison 2017. Ein sehr schönes Gespräch zwischen Tara Venditti und mir, Susanne Nielsen, im Kulturspiegel unseres Programms. Herzlich willkommen. Wir sitzen im Kulturspiegel und Tara Venditti ist ihr Name. Das heißt, ich bin Susanne Nielsen und ich bin Deutsche und Sie sind aber keine Italienerin, nee, sondern? Ich bin Italo-Amerikanerin. Ja, schöne Art, das auf Deutsch zu sagen. Und Sie sind mit einem Deutschen seit ganz kurzem verheiratet und Sie sprechen aber schon länger Deutsch. Ja, ich habe Deutsch in Amerika eigentlich studiert, als ich im Gymnasium war und dann gar kein Deutsch für viele, über eine Dekade nicht gesprochen. Und dann plötzlich habe ich in einem Vorsingen 4 verschiedene Festverträge bekommen. Und dann, wo können wir sagen, wo das war? Das war einmal in Nürnberg, Aachen, Krefeld, Mönchengladbach und Cottbus. Und ich habe natürlich Nürnberg ausgewählt und war fest in Nürnberg für 4 oder 5 Jahren. Und dann, die erste Aufführung, damit ich beschäftigt war, war die Großherzogin von Gerolstein. Und ich war die Großherzogin, sondern ja, die kleine Herzogin. Und, zumindest die junge Herzogin. Die junge Herzogin. Und musste 74 Seiten alte Sprache Deutsch Dialoge können. Und das war so wie, wie man sagt, zwei Füße im kaltes Wasser oder so. Beide Füße ins kalte Wasser gesprungen. Genau. Und wer hat diese Oper geschrieben? Offenbach. Ja, und original ist das Französisch. Ja. Aber wir haben das. Aber es wird selten aufgeführt. Das habe ich also. Echt? Ja, tatsächlich. Also ich habe es selten gehört. Echt? Ja. Naja, und wenn wir mit Leuten sprechen, die vielleicht Oper noch nicht kennen, sollten auf jeden Fall diese Rossini-Oper, die Sie jetzt mitmachen, das italienische Mädchen in Algerien, auf jeden Fall in Sarasota sehen. Da sitzen wir und wir sitzen hier mal wieder oben in einem schönen Opernhaus und unterhalten uns im sonnigen Florida im März, was natürlich für Sie wahrscheinlich sehr schön ist. So angenehm. In Deutschland ist es noch ein bisschen kühler. Und sicher auch ein bisschen grauer, der Himmel. Es gibt so viel Licht hier. Ja. Und dafür bin ich so dankbar. Ja. Jeden Morgen mit einer Tasse Tee und Sonnenschein zu begrüßen, das ist Und da sind Sie nicht nach Italien gezogen? Nee. Mein Leben ist in Deutschland. Ja. Wirklich, seit 14 Jahren bin ich da. Und ich liebe es. Wie lange waren Sie dann in Nürnberg? In Nürnberg 5 Jahre, dann bin ich nach Mainz umgezogen, habe in Mainz 2 Jahre gesungen, habe davon auch viele freischaffende Engagements genommen, in China, in Südamerika, in Italien. China war interessant zu hören, denn war das eine Carmen in China? Oder ich habe neulich, im Januar war ich Carmen in China, die erste westliche Oper in Wuhan. Das ist eine kleine Stadt von nur 10 Millionen Leuten. Aber die ist am Yangtze-Fluss, nicht? Ja, genau. Denn ich bin in China gewesen und wir sind in Wuhan, glaube ich, eingestiegen zumindest haben wir da Besuch gemacht. Ja. Und das ist eine sehr moderne Stadt. Sehr das modern, ist, tolle Orchester, ganz, ganz gut. Und westliche Musik, sehr geliebt. Jetzt kommt, das war so geliebt. Man tanzt unter Brücken, also man tanzt zu westlicher Musik. Sehe ich Paare unter Brücken tanzen in China. Das ist sehr interessant. Und die lieben klassische Musik. Tatsächlich. Ja. Wie viele Aufführungen gab es davon? 3. Und haben die eine große Saison dann in China? Nein, es war die erste Oper erste westliche Oper überhaupt. Es war die in einem Opernhaus? In Wuhan. Mhm. Also ich habe in Beijing Wagners komplett Ring gesungen. Ja. Und das war auch die Erstaufführung in Mainland China. Ja, also interessant. Also man, man, man hat sich sehr umorientiert in der Musik und sicher auch in den Künstlern. War das dann eine chinesische Belegschaft oder wer hat mit Ihnen gearbeitet? Wir waren alle von Staatstheater Nürnberg. Wir haben fast 300, vielleicht 350 Leute mitgebracht. Alle Kostüme. Mehr als Flugzeuge. Wir haben alle die Kulissen auch mitgebracht. Ja. Alle Schminken, alle Kostüme. Transportiert man das alles per Flugzeug? Könnte sein. Die waren alle in riesen Containers. Wahrscheinlich ein Schiff. Ich würde schätzen. Und in Beijing waren es mehr Aufführungen als drei oder nur auch drei? Ich glaube, wir haben drei von jedem Stück gesungen. Wie viele Zuschauer hat man da? Gute Frage. Es war immer voll. Immer aus. Oder ist es ein Fußballstadion? Ich würde schätzen, wenn ich denke an dem riesenschönen Haus, 2, wahrscheinlich 2.000-3.000. Es war riesig und alles helle Holz. Schön. Die Akustik war präzise und prima. Das war fantastisch. Das war 2005. Ich überlege, wann die Olympiade war. Aber 2006. 2006. Also man hatte schon gebaut in diese Richtung vielleicht. In diesem Monat, als wir da waren, plötzlich ist eine neue Stadt entstanden um uns. Interessant, dieses Bird's Nest, wie man das sagt, das Vogelnest. Ja. Ganz genau. Das vom Bus aus gesehen. Das war dann schon nach der Olympiade, wie wir dort waren. Ja, ja. Aber es ist schon ein interessantes Land und ich wünschte, die Luft wäre ein bisschen reiner, dann könnte man da also viel öfter sein. Das war eine Herausforderung. Ja, für Sänger sicher auch sehr für die Stimme. Ja, wir haben alle Masken immer getragen. Alle sind krank geworden, natürlich. Ja. Aber das ist wirklich ein Kratzen im Hals, das wirklich nichts mit krank zu tun hat, sondern das ist eine Reaktion. Ich glaube, eher eine Allergie könnte man das nennen, wegen dem Staub. Ja. Und in Darmstadt ist es nicht so schlimm. In Darmstadt haben wir sehr gute Luftqualität, weil es ist eine grüne Stadt. Ja. Unser Bürgermeister ist auch ein Grünparteimitglieder, welches eigentlich sehr interessant ist, weil er fährt mit Fahrrad jeden Tag. Im Englischen sagt man reiten, aber im Deutschen sagt man fahren. Er fährt mit Fahrrad zum Büro jeden Tag, also man sieht ihn, das ist eigentlich ganz toll. Und wenn man kommt in Darmstadt an von dem Autobahn, ist ein Schild, das sagt, Sie können hier Ihr Auto nur fahren, wenn Sie eine grüne Plakate haben. Also wirklich, es muss Parkplätze geben für Autos, die nicht mehr reinkommen können. Und Leute, es gibt öffentliche Verkehrsmittel, aber eigentlich sehr gut. Gott sei Dank. Darmstadt hat auch eine sehr komplette Dürer-Sammlung im Museum. Und diese Dürer-Sammlung war mal hier in St. Petersburg Flugelda. Echt? Als das Museum renoviert wurde, hat man diese 100 Stücke hier zu sehen bekommen, mit Lupe. Es war sehr interessant. Und das ist also eine fantastische Sammlung. Ja. Ich war gerade da. Hatte sie wieder ausgestellt jetzt vor kurzem. Das ist auch ungewöhnlich, weil diese Blätter, ich habe gesagt, wo sind die denn? Ach, die sind in Schubladen. Ja. Die können Sie sich vorlegen lassen. Da habe ich überlegt, wie lange das dauert mit 100 Stück, die man sich vorlegen lässt. So war es natürlich eine Freude, dass Sie das auch an der Wand hatten. Ja, ja. Aber wie ist denn die Oper in Darmstadt? Erzählen Sie mir da. Darmstadt hat eine sehr gute Orchester. Ich bin nicht da wegen Musik umgezogen, sondern mein Mann. Aber ich habe nur dort gastiert als Solistin in Prometeo von Luigi Nono. Eine sehr tolle, moderne Stück. Ja. Von, ich glaube, 1985, denke ich mal. Ich habe dort zwei verschiedene Produktionen von Carmen gesungen. Ja. Und diese sind dann im YouTube auch zu sehen, wer sie sehen möchte. Ich glaube, das war von Mainz. Ach, das ist es Mainz. War von Mainz. Weil in Darmstadt war ich nur Einspringerin. Ach so. Weil ich eigentlich zu beschäftigt bin. Dort und wo sind Sie sonst, außer in Mainz? Also Sie wohnen in Darmstadt, aber Sie sind nicht dort. Diese Spielzeit in China, in Paris. Ja. Am Théâtre du Châtelet, und was haben Sie in Sarasota, Stephen Sondheims Passion, welch ich liebe. Ich liebe Stephen Sondheim, weil er so gut mit Text arbeitet. Ne? Ich habe in Florida Grand Opera in Miami Carmen gesungen. Nach diesem Engagement hier in Sarasota bin ich in New York City und ich mache meine New York City Ballett Debüt, welches eigentlich ganz lustig ist, weil ich tanze nicht. Was ist das für ein Stück und was müssen Sie machen? Das ist ein neues Stück von Leonid I hope I say his name right. Destinakov? Sagt mir nichts, Destinakov. Der ist eine lebendige, lebender Komponist. Und Choreograf auch, also ist ein Ballett. Es ist ein Ballett und ich bin die Solistin. Ich singe einfach mit dem Orchester. Also darf stehen, genau. Ja. Und 5 Lieder, die sind russische Lieder. Mhm. Und ja, ich darf mit Andrew Litton spielen und der ist so ein ganz, ja, talentiert ist nicht ausreichend für ein Wort, aber einen sehr besonderen begabt, sagt man schon. Begabt, genau. Dirigent. Oder begnadet. Begnadet ist auch ein schönes Wort. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ist er. Und danach bin ich in Portland, Oregon. Mhm. Dieses Mal für Der Mann von La Mancha. Also, ich mische es. Sie mischen das sehr. Ist Musical überhaupt Ihr Fach? Kommt das, also ich meine, Sie haben eine Stimme, Sie können aber so gut schauspielern. Das ist das, was man von Ihnen auf der Bühne als erstes sieht. Große Augen und sehr viel Mimik. Also vielen das war sehr schön, danke. Sie da zu erleben. Und ich liebe Musicals. Wahrscheinlich, weil das war mein erster Eintritt in Vokalmusik. Mhm. Also ich war 5 und ich habe mit einer so off-Broadway Company gearbeitet für 7 Jahre. Mhm. Und das war meistens Gilbert und Sullivan oder Rodgers und Hammerstein Musicals. Und ich habe alle die Kinderpartien gesungen, entweder männlich oder weiblich. Mhm. Ich war alles. Ja, und dann erst mit 15 habe ich angefangen mit klassischer Technik. Und dann habe ich viel Madrigals gesungen, habe in ein Papalmesse, sagt man, in Rom gesungen, mit Pope John Paul an der Vatikan. Päpstliche Messe. Ja. So, wir sagen auf Englisch Papal Mass, ja, aber päpstliche Messe meinte ich. Ja. Und das war interessant. Und dann habe ich irgendwann solistische Musik gesungen und angefangen. Und wie ist es mit dem Schauspielerischen? Haben Sie das studiert oder haben Sie das? Ja, also als Kind natürlich kriegt man viel mit, wenn man Musical singt, natürlich, weil die sind natürlich. Ja, agieren ist ja. Und sprechen und alles, ein Tanzen, sprechen. Ja. So, man muss ein Triple Threat sein. Ja. Aber, sag mal, aber ich habe Stanford Meisners Technik studiert at Oberlin College Conservatory. Also das ist, also ich mag Meisner, weil es geht um Verben und nicht um Adjektiven. Mhm. Und für mich, ich verstehe mehr in die Richtung, was will ich in dieser Situation? Besonders, und nicht, was möchte ich zeigen? Und deswegen wahrscheinlich kommt es rüber. Also Intention ist am wichtigsten. Genau. Und jetzt haben Sie aber hier zum Beispiel einen Maestro, dem das ein bisschen zu, wie soll ich sagen, überschwänglich ist, zum Teil, was Sie machen. Und was macht man in der Situation, wo die Regie eine ganz andere Idee hat? Wie nimmt man sich zurück? Denn bei Ihnen ist es ja fast, Sie würden ja gerne von der Bühne springen, aber... das ist eine sehr gute Frage. Was tut man, um das nicht zu machen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was ich mache, ist, ich sehe, dass hier in Sarasota, es ist eigentlich sehr besonders, weil es ist nicht so oft, dass man findet ein Opera Company wo man historische Renderungen machen kann oder Renderings. Uraufführungen quasi nachstellt. Genau. Ja, das ist diese Oper hier. Und das ist irgendwie sehr verführerisch, weil man muss nichts selber kreieren. Man muss nur richtig die Respekt finden für was es war und wirklich reintauchen in dieser Welt von Rossini und zu denken, als Rossini das geschrieben hat, wie hat er das vorgestellt? Wie hat er Isabella vorgestellt? Man kann das wahrscheinlich nie gedacht, wissen, aber wie er es gemacht hat? Ja, mehr als Periode. Also wie man körperlich sich bewegen darf oder wie die Dame es sollte, wie die Dame in der Kleidung von genau, der Zeit. Genau. Weil also es waren ja Korsetts. Und genau, war, ich habe ja. Korsetts. Ich habe. Es ist nicht so einfach, modern in dem Körper zu bleiben. Also es ist alles unterstützt hier, diese Aufgabe von eine echte historische Renderung zu geben. Es ist sehr unterstützt von Kostüme, Kulisse, Bühne, alles. Also es ist eigentlich nicht so schwer. Man muss das nur einfach akzeptieren. Und dann, wenn man das macht, kann man das sehr raffiniert liefern. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Ja. Ich denke so an Scarlatti, wenn man so weit zurückgeht, dass man überhaupt nicht sich bewegen darf, fast, dass es quasi rezitativ wird. Und das ist eine Oper. Und das habe ich also auch schon mal sehr präzise vorgestellt in Paris gesehen. Und man ist dann auch sehr erstaunt, wenn jemand Modernes das aufführt. In Deutschland wird ja viel experimentiert. Ja, und natürlich. Das werden Sie sicher von dort her kennen. Das muss doch sehr konträr sein zu dem, was sehr. Wir jetzt hier haben. Extrem konträr. Ja. Extrem. Und was ist denn das Konträrste, was Sie jetzt, also ich meine, jetzt sind Sie in dem schönen Barocken und wenn Sie dann jetzt vordenken, hat man Ihnen mal die Haare geschoren oder? Ja, ich denke jetzt, was war es? Es könnte eigentlich diese Wagner-Stück sein, das wir haben in Beijing gesungen, weil als Reintöchter waren wir in diese voll nackt bekleidet. Also wir saßen aus wie kleine nackte Nymphen. Also das aber war was mit, nur, es war, dann, es war, also es war aufgemalt? Dann nee, das war so wie ein Bodysuit, so ein Body, ein Riesenbody. Ja. Und wir hatten alle so Platinum blondes Haar, ganz, ganz lang und sehr helle Farben, bunte Gesichtsfarben mit Glitter und das war so interessant. War es auf China? Ich war unerkennbar. War es auf China ein bisschen bezogen? Auf nee, Maske das war eigentlich und, in Nürnberg aufgeführt. Ja, aber ich meine, die Frage ist, hat man das mit der Voraussicht, dass es jetzt international wird? Nein, gar noch nicht, weil wir waren noch nicht eingeladen, als wir das aufgeführt haben. Aber es war eine sehr, sehr effektive Inszenierung. Es ist nicht zu weit gegangen in diese Crazy. In Deutschland wird, da wird sehr viel experimentiert. Ja. Aber was interessant ist, ist eben, wenn Sie jetzt wirklich diese ganze Bandbreite spielen können, singen können, der Gesang bleibt. Ja. Ändert sich da etwas bei den Aufführungen für Sie? Oder ist die kamen hier und die kamen dort? Oder, meinen Sie, dass die... Dass es stimmlich irgendwie auch beeinflusst wird von einer ganz modernen Aufführung? Es könnte sein, aber man muss immer, das ist genau die Frage, dass ich antworten wollte, weil ich liebe Oper genau deswegen, weil man ist wie ein, wie sagt man, Tightrope. Ja, es ist wie ein Balanceakt auf dem, wie auf ein, dem Seil, auf dem genau, Hochseil. Auf dem Hochseilakt, ja. Ganz genau, weil man kann nie zu viel schauspielen, dass es nimmt weg von dem, von der Musik oder von der Vokalismus und nie zu viel einfach singen und nicht genug zeigen oder schauspielen. Es ist eine Geschichte, dass man muss erzählen, die man muss erzählen durch beide Schauspielen und Singen. Es ist alles in einem. Und deswegen habe ich Oper geliebt und bin ich dankbar, dass ich Oper gefunden habe, weil ich liebe diese Balanceakt. Mhm. Und für mich, wenn ich so viel zu tun auf der Bühne habe, ist das nur eine tolle Herausforderung zu sehen, wie soll ich meinen Körper unter mich immer haben und wie weit kann ich gehen? Wie schnell kann ich natürlich, also zum Beispiel rennen, bevor ich diese ganz schwierige, lange Phrase singen muss? Und wie lange brauche ich ein paar Einatmen zu bekommen, dass ich meinen Luftdruck runter bleiben, also behalten kann? Also es sind richtige... das ist die Herausforderung. Ja, das ist fast Tai Chi auf der... Ja, das ist immer ganz genau. Das ist ganz genau so, wie man die energetische Teil von Singen und Schauspielen beherrscht. Und vereinbart mit der Stimme. Ganz genau. Ganz genau. Ist hochinteressant. Ich glaube, das wissen sehr wenige. Da macht sich keiner Gedanken drum. Aber das ist für Sie natürlich technisch sehr, sehr wichtig. Ja, und ich habe viele Studenten, die kommen zu mir nur, weil ich liebe diese Investigation von Schauspiel, wie man schauspielt und singt gleichzeitig. Mhm. Also es ist wirklich auch viel Spaß, mit anderen professionellen Leuten zu arbeiten und von draußen zu sehen. Also die wirklich ihre Stimme bei Ihnen ausbilden, aber auf die Bewegung hin. Auch. Weil die sind alle Profis, meine Studenten. Also ich bin sehr dankbar, dass es ein großer Kaliber ist. Ja, und dass ich darf mit solchen Leuten arbeiten. Und es ist... Haben Sie noch einen Traum und einen Wunsch, was Sie noch nicht gemacht haben? Oh, ich würde sehr gerne irgendwann, wenn ich groß genug bin, Dalila singen. Ich denke, das wird die dramatischste in andere Teile von der Welt. Also in Amerika, das ist sehr dramatisch besetzt. Also in Deutschland und andere Orten in Europa, wo die Opernhäuser nur 1000 Plätze haben, ist das mehr lyrisch dramatisch oder so, nicht so groß wie eine Wagner-Stimme. Weil es ist so geschrieben, es ist sehr lyrisch. Es könnte beides. Und Sie würden es aber gern groß sehen. Sehr groß. Es war mir angeboten, letzte Spielzeit, aber zu spät. Ich war schon gebucht. Und das ist eigentlich ich hoffe. Ja. Dann wünschen wir Ihnen hier noch viel Spaß auf der Bühne. Es sieht aus, als haben Sie ihn. So viel. Nur Spaß. Viel Freude in Florida. Vielen Dank. Und dass Sie noch viele, viele Menschen beglücken über Ihre Karriere, die ja in voller Blüte steht. Vielen Dank, Susanne. Es war so schön, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön. Wir sind im Kulturspiegel und ich habe hier mit Tara Venditti gesessen. Und ich bin Susanne Nielsen und ich danke allen fürs Zuhören und ich danke Ihnen, dass Sie mir dieses Gespräch gegeben haben. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und natürlich Tara Venditti viel Freude wünschen bei dem, was sie jetzt gerade unternimmt. Und da ist einiges los bei ihr und sie hat eine Webseite, da können Sie sie finden, taraventiti.com, und dafür können wir dann Ihnen das überlassen, wie Sie weiter verfahren, denn Tara ist eine interessante Figur und war also unlängst in Wien engagiert und überall. Und da muss man eben auch einmal im Internet schauen, was sie alles da auch schon auf Vorrat für sie hat. Und Sie können sich also freuen an diesem schönen, schönen Interview und daran, dass man Tara bestimmt irgendwann auch wieder hier sehen wird. Ich darf mich verabschieden. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und seien Sie nett zueinander und bleiben Sie gesund. Ihre Susanne Nielsen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort, und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com.